Hans-Peter Minetti als Pierre Besuchow, Jutta Wachowiak als Natascha Rostova, Albert Garbe als Graf Rostov, Gisela Morgen als Gräfin Rostova, Fred Düren als André Bolkonski, Gisela Büttner als Sonja Alexandrowna, Ingeborg Metschinski als Erzählerin, Walter Niklaus als Erzähler, sowie Rudolf Christoph, Albert Zahn, Otto Dierichs, Else Wolz, Günther Polensen, Tessie Fehring und vielen anderen. Regie Werner Grunow. Produktion Rundfunk der DDR 1967. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.